Aus Anlass des 52. Jahrestages des Arbeitsbeginns des großen Genossen Kim Jong-il im Zirkel der Partei der Arbeit Koreas fanden am 9. und 11. Juni in Äthiopien, Peru und Malaysia Filmvorführungen statt. Dabei wurden die D-Völker-Filme, wie in Anwesenheit des verehrten Genossen Kim Jong-un, wurde der 70. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas großartig gefeiert gezeigt. An den Veranstaltungen waren die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern beteiligt.